Meditation für den Gallenblasenmeridian. Suche dir ein bequemes Plätzchen aus, egal ob im Sitzen oder im Liegen, und mache es dir dort bequem. Wenn du soweit bist, dann lade ich dich ein, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen und genau deinen Atem zu beobachten. Atme ruhig und gleichmäßig in deinem Rhythmus weiter und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Und dann lade ich dich ein, mit mir gemeinsam in deinen Kräutergarten zu gehen. In einen wunderschön angelegten Kräutergarten, den du mit viel Liebe aufgebaut hast. Dort finden sich Heilkräuter und Wildkräuter. Und es ist ein wunderschönes Grün zu sehen. Verschiedenste Grüntöne sind dort repräsentiert. Schaue dich um in deinem Kräutergarten und betrachte die unterschiedlichsten Wild- und Heilkräuter, die hier wachsen. Du kannst voller Stolz hier durchmarschieren und dein Werk betrachten. Ja, das hast du geschaffen. Schau es dir ganz genau an und genieße es. Dieses Ergebnis deiner Kreativität zu betrachten. Erfreue dich daran und spüre, was es in dir auslöst. Stolz, Freude, Glück, Genuss, Liebe, all das. Und noch viel mehr. Lass alle Gefühle, die bei dir hochkommen, jetzt, wo du diesen wunderschönen Garten anschaust, in deinen Geist und nimm sie an. Wandere umher. Vielleicht setzt du dich auch einfach mitten rein. Und gehst ganz tief hinunter, um ihn noch näher zu sein. Und du dadurch eine neue Perspektive gewinnst. Während du hier sitzt und genießt, hörst du auf einmal ungewohnte Geräusche immer näher kommen. Du weißt nicht, was es ist. Und auf einmal rast mit einer solchen Geschwindigkeit eine Ziege mitten durch den Zaun, trampelt ihn nieder und beginnt, dein Grünzeug zu fressen. Oh, und spüre, welche Gefühle jetzt in dir hochkommen. Du springst auf und stellst dich dieser Ziege in den Weg. Aber sie macht keine Anstalten zu gehen. Ihr schmeckt dein Grünzeug so gut. Auch sie hat gemerkt, was darin steckt an Kraft und Energie. Aber das kannst du nicht angehen lassen. Du hast so viel Liebe und Kreativität in diesen Garten gesteckt. Das kann nicht sein, dass diese Ziege im 0, nix deine schönen Kräuter wegfrisst. Du nimmst allen Mut zusammen und drängst die Ziege aus deinem Kräutergarten hinaus. Du schiebst sie bestimmt und voller Kraft aus deinem Garten hinaus. Sie bockt und will nicht weg, aber du hast auf einmal ungeahnte Kräfte, die es dir erlauben, diese Ziege ganz bestimmt aus deinem Garten hinaus zu drängen. Du blickst auf deinen Garten und siehst diese Verwüstung. Und dann lässt du dich zu Boden sinken. Du weißt noch nicht so genau, ob du weinen oder lachen sollst über das, was hier gerade passiert ist. Einerseits bist du immer noch voller Stolz auf dich selbst, dass du diesen Mut aufgebracht hast und dich der Ziege in den Weg gestellt hast. Und du bist immer noch erstaunt darüber, dass sie weggegangen ist und nicht wiederkehrt. Und andererseits sitzt du jetzt da, betrachtest dieses Chaos. Und in genau diesem Moment steigt in dir auch so etwas wie eine Einsicht hoch. Du verstehst, dass diese Ziege gekommen ist, um dir zu zeigen, dass du einen stabileren Zaun bauen musst. Du musst dafür sorgen, dass dein Kräutergarten geschützt bleibt. Es ist deine Aufgabe. Und irgendwie spürst du so etwas wie, ja, man könnte es fast sagen, Dankbarkeit dafür, dass die Ziege in deinen Garten gekommen ist und dir gezeigt hat, woran du arbeiten solltest. Du verzeihst der Ziege, denn letztendlich, ja, was hat sie schon gemacht? Sie hat sich genährt an dem, was du hier aufgebaut hast. Was ist daran schlimm? Und das, was sie gefressen hat, das wächst nach. Aber du weißt jetzt ganz genau, welche Aufgabe du hast. Nämlich das, was du geschaffen hast, zu schützen. Und du machst dich daran, einen stabilen Zaun zu bauen. Aus lauter Holzbrettern, durch den keine Ziege der Welt mehr durchkommt. Du blickst auf dein Werk und bist stolz. Und andererseits musst du immer noch darüber lachen. Ja, wenn du daran denkst, wie das ausgeschaut haben mag, als die Ziege in deinen Garten lief und du sie mit all deiner Kraft dazu bewegen konntest, diesen wunderschönen Garten zu verlassen. Mit deiner Kreativität hast du es geschafft, diesen Garten aufzubauen, aber auch diesen Zaun zu bauen, um dein Werk zu schützen. Und mit deinem Mut hast du es geschafft, das, was du erschaffen hast, zu verteidigen und zu schützen. Lasse dieses Gefühl noch ein wenig nachwirken. Und wenn du soweit bist, dann komm mit mir wieder zurück ins Hier und Jetzt. Ich zähle bis drei und bei drei öffnest du die Augen, atmest tief durch und regelst und streckst dich. Eins, zwei und drei. Yay! Tief durchatmen, regeln und strecken. Ach, wunderbar. Genieß es noch.